Die Sendungen im Nerd-Nerd-Nerd-Podcast Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktionen sind für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Einerseits habt ihr die Möglichkeit, uns auf Unicredits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Am direktesten aber unterstützt ihr die Sendung über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch wartet. Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung besprochen. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten, uns zu erreichen, findet ihr auf nerdnerdnerd.blogsport.eu. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. So, da müsste bei mir jetzt auch Aufnahme stehen. Ja. Ja. So, Nerd genau. Startet Aufnahme. Nerd startet Aufnahme. Sehr gut. Dann sagt noch mal jeder was. Hallo, hallo. Hallo, Test, hallo. Test, Test. Test, bla, bla, Test. Hallo, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 5, 7, 12. Das klingt ganz... Kurze Brechprobe. Das klingt Fisch aus Fritz, Fisch, Fische, frische Fische. Bläh. Geht das gar nicht hin. Blaukraut bleibt blau. Ach, ist schon falsch. Bra, bra, bra. Gut, dann würde ich sagen, starten wir mal. Hallo und... Also bitte. In die Aufnahme gehustet. Okay. Kann man hier nicht eine Räuspertaste einstellen? Irgendwie, dass man das unterbricht? Das ist schon Push-Button-Too. Ja, ne? Du musst für die ganze Zeit einen Kopf halten, wenn man redet. Dann red halt nicht so viel. Ich kann ja auch wieder gehen. Nein! wir versuchen es mal einfach so. Genau. Also ich moderiere dann jetzt an. Möchte auch jemand sich räuspern? Gut, habe ich nochmal erledigt. Sehr gut. Hallo und herzlich willkommen bei Nerd Nerd Nerd, dem discordianischen Nerdkram-Gedöns-Podcast. Heute mit Online-Aufnahme, denn es ist ein besonderes Thema, nämlich habe ich mir ein paar Experten dazu geholt, die sich mit dem Thema sehr gut auskennen. Es soll heute ein bisschen gehen über YouTube und Retro. Und bei mir sind zwei Retro-YouTuber, nämlich einmal der Kebo94. Hallöchen. Hallöchen. Und der Waldimart. Moin, moin. Genau, und die beiden möchte ich heute mal so ein bisschen interviewen rund um das Thema YouTube, Retro-Games im Grundsätzlichen, was ja auch ein Thema ist, was mich sehr interessiert. Ich bin ja auch Autor für eine Retro-Zeitschrift. Kebu, wenn er so weitermacht, auch bald. Möchte ja auch mal was schreiben. Unbedingt. genau. Und die beiden sollen mir heute so ein bisschen Rede und Antwort stehen, was YouTube grundsätzlich angeht, auch so ein bisschen vielleicht einen Blick hinter die Kulissen. Warum YouTube, warum Streaming? Und vielleicht fangen wir alle, oder ihr beiden fangt vielleicht mal damit an, eure Projekte so ein bisschen vorzustellen. Ich weiß nicht, wer möchte anfangen, Steffen, Kepu? Ja, es ist egal. Mir auch. Ja, dann machen wir es alphabetisch, dann fängt Kepu an. Okay. Ja, mein YouTube-Kanal, den habe ich jetzt ja gerade schon richtig lange, den habe ich ja schon seit 7 Jahren habe ich den schon. Der hatte ja vor ein paar Monaten Premiere gehabt. 7 Jahre lang gibt es den schon. Aber konkret mit diesem Retro-Thema, so genau, habe ich ja, glaube ich, erst so 2 Jahre später angefangen. Also ich habe auch so vorher schon angefangen, so Retro-Spiele auch mal zu präsentieren, weil das war irgendwie viel zu wenig präsent, hatte ich so das Gefühl, dass man da irgendwie so sagt, ja, ich präsentiere jetzt einfach mal schöne alten Rennspiele, die ich noch so aus meiner Kindheit kenne, so auf YouTube. Mit dem, was ich damals hatte. Ich hatte damals ja nichts quasi. Und dann 2012 habe ich ja plötzlich mal angefangen, Let's Plays zu machen. Das war ja ein ganz anderes Ding, von solch älteren Spielen Let's Plays zu machen. Das macht eigentlich sonst kaum jemand. Also ich spiele ja immer nur das Neueste vom Neuen irgendwie. So das allerneueste Call of Duty wird dann erstmal gespielt. Ich habe dafür schön zurückgeblickt und schön die alten Spiele gespielt. Und dann habe ich mir irgendwann auch so gesagt, na, Let's Plays ist jetzt doch nicht so das Wahre, auch wenn mir da einige nachtrauen, dass ich keine Let's Plays mehr mache. Mir hat's irgendwie gut getan, dass ich jetzt auch schon seit seit fast 2 Jahren jetzt unterschiedliche Retro-Themen behandle, dass ich jetzt nicht nur mir die alten Spiele angucke, sondern jetzt auch noch die alte Technik, die alte Computertechnik da diesbezüglich. Ja, und das gefällt mir auch sehr gut. Und ja, warum ich das unbedingt auf YouTube angefangen habe, ist halt die bekannteste Plattform. Irgendwo anders das anzufangen, Vimeo, Dailymotion. Ich glaube, da wäre ich bei weitem nicht so bekannt geworden wie jetzt. Hm. Kann ich mir vorstellen. Ja, das klingt ja schon mal sehr gut. Wie ist es bei dir, Waldimart? Ja, also mein Kanal, der besteht seit 31.08.2008. Hab gerade extra nachgeschaut. Oh. Angefangen habe ich eigentlich nicht wirklich mit Spielen, sondern, was habe ich da gemacht? Ich glaube, das waren so Anime-Musikvideos. Mhm. So ganz schlecht mit dem Movie Maker geschnitten. Hat aber schon damals relativ Aufrufe gebracht. Ne? Ich hatte natürlich keine Ahnung gehabt damals, ne, wie schalte ich das am besten zusammen, bei welchem Track passt welches Video am besten. Und ja. Und dass man ja auch mit dem Movie Maker keine gute Qualität hinbekommt, ist ja klar. Ja, ja, das auf jeden Fall. Ich spreche aus Erfahrung. Ja, irgendwann so, ich glaube 2011 ging es dann los mit das waren die erste Aufnahme. Ich glaube, das war, weiß jetzt nicht mehr so genau. Die Videos davon existieren auch gar nicht mehr, weil ich dann irgendwann mir dachte, du, die Qualität ist scheiße, lösch das, mach's neu. Es gab früher nicht wirklich viel auf YouTube mit Retro. Mhm, das stimmt. Und wenn was da NES oder Super Nintendo, so Sachen wie Atari hieß ja gar nicht. Genau. Und das war für dich dann auch so der Anstoß, hinzugehen und zu sagen, da hatte ich also so, da auch so ein bisschen drauf zu spezialisieren, also diese Lücke zu schließen für dich. Ja, für mich jetzt nicht unbedingt. Das war eigentlich ursprünglich so. Ich habe da Super Metroid gespielt zum ersten Mal. Ja, ich habe damit spät angefangen, aber nicht hauen bitte. Na, da kam ich irgendwann nicht weiter. Habe ich da geschaut auf YouTube. Gibt's da irgendwie ein Video zu der Stelle? Na, und da bin ich da auf einen gestoßen, mit dem ich auch heute noch Kontakt habe. Da habe ich mir gedacht, so, der nimmt es so auf, labert dazu sein Zeug. Och, warum nicht? Mache ich auch mal. Hm. Und dann kamen irgendwann auch die besseren Programme rein, wie Fraps oder heutzutage Dextory. Natürlich auch bessere Mikrofone. Alles selbst bezahlt, ohne Patreon-Kram. Genau, und habt ihr da so eigene Inspirationen mit reingebracht oder habt ihr euch an irgendwem orientiert? Also habt ihr das Gefühl, dass das, was ihr jetzt heute macht, sich auf irgendwas fußt, was schon mal da war? Oder ist das so eure eigene Erfindung, sag ich jetzt mal? Naja, ich würde sagen, im Prinzip war ja alles schon einmal da. Ja. Ich habe mir jetzt so gedacht, es gibt genug Leute, die jetzt in Spielen wie, sagen wir mal, Zelda 2 auf dem NES, ne, Probleme haben und nicht wissen, was wo ist oder wie man wohin kommt. Hm. Da habe ich mir gedacht, ich mache einfach so 100% Teile, ich zeige alles in den Spielen, ich zeige, wo was ist, ich zeige, wie man wohin kommt. Und da ist am Ende was halt dann irgendwie schon so eine Art Let's Play. Da habe ich mir halt wieder gedacht, komm, lass es einfach so hoch, so schief gehen. Aber es war jetzt nicht so, dass dieses Let's-Play-Format schon mega etabliert gewesen ist, sondern das war so noch so in der Anfangszeit. Anfangszeit ja, aber ja, es gab halt schon einige große Leute, wie jetzt, ja, ich sag mal Gronkh. Genau, der mit Minecraft. Der hat ja auch alles gespielt. Genau. Und wenn man dann gespielt hat, was er schon hatte, hieß es natürlich dann gleich so, hey, du machst Gronkh nach. Da habe ich auch schon einige Kommentare zu bekommen. Ja, das ist dann so ein bisschen dieses, diese Fehlwahrnehmung auch. Wie ist eure Zielgruppe? Also bei Kepu ist es ja so, du machst ja sehr viel aus den 90er Jahren, also gerade auch Hardware und Software, so Windows 95 auf Diskette habe ich neulich mal gesehen mit, ich weiß nicht, wie vielen Disketten da angefangen worden ist, oder war das Office? Ich glaube, es waren gerade mal 13 Stück, die Windows 95 da hatte. War schon nicht wenig. Wie ist deine Zielgruppe? Kannst du das abschätzen? So genau irgendwie gar nicht. Also ich habe zumindest letztens mal in den Analytics geguckt. Also ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, mein Publikum wird so ein bisschen älter irgendwie. Also vorher so größte Zielgruppe 18- bis 24-Jährige. Und dann wurde das von Monat zu Monat immer älter. Also grundsätzlich, ja. Also ich will auch schon mal die jüngeren Leute ansprechen, die so eine Technik entweder gar nicht kennen oder nur vielleicht mal nebenbei mitbekommen haben. Also vielleicht auch so Ende der 90er geboren sind und sowas vielleicht nur irgendwie im Schrank mal gesehen haben von den eigenen Eltern. Sowas ungefähr. Hm. Sagen wir es mal so, ich spreche gleichermaßen die jüngeren Leute an, dass die das mal kennenlernen und auch die älteren Leute, dass die sich zurückerinnern, dass die halt mal sagen, oh geil, daran kann ich mich erinnern. Da freue ich mich immer, wenn ich Leute sehe, die dann erstmal so sagen, boah geil, dass du das da spielst oder dass du das da präsentierst. Jetzt kann ich mich wieder dran erinnern. Das freut mich immer. Ja, das geht mir bei deinen Sachen ganz genauso. Ich bin ja auch in den 90ern groß geworden und gerade so diese ganzen Technik-Gadgets und Programme, das ist immer so ein bisschen so eine Reise in meine Kindheit. Also ich fühle mich da auch sehr wohl. Steffen, wie ist das bei dir, deiner Zielgruppe? Das ist eigentlich relativ ähnlich. Ich habe auch Analytics nach von allem etwas. Also ja, ab der jüngsten bis, glaube ich, 64er-Jahrgängen. Aber irgendwie sind auch meine Videos jetzt so, ja, die Longplays, die ich mache, ne, die ja eigentlich auch ohne Kommentar sind, die bekommen irgendwie die meisten Aufrufe. Das finde ich schon ein bisschen diskriminierend. Also weil gerade auch in den Let's Plays selber viel mehr Arbeit steckt. Du spielst jetzt gerade, ich glaube, Final Fantasy VIII ist dein großes Programm, Projekt. Ja. Genau. Und dein ganzer Kanal geht auch so ein bisschen in Richtung Japan, so Nintendo und ja. PlayStation, hätte ich jetzt fast gesagt. Also Tomb Raider war jetzt neulich auch mal irgendwie eine ganze Zeit bei dir. Ja. Weil die Anniversary-Version da vom genau. ersten. Hast du das Gefühl, dass das besser ankommt als westliche Videospiele oder gibt es einen anderen Grund für diese Spezialisierung? Ach, die können einfach zu der Art von Spielen, die mir am meisten Spaß machen. Rollenspiele, bisschen Action-Adventure, mit teilweise eben Geballer wie bei Tomb Raider. Ich würde gerne mal zum zweiten Tomb Raider von der PlayStation-Zeit damals oder auf dem PC das aufnehmen, aber da bin ich nur in den ersten paar Leveln gut. Das heißt, du richtest dich auch eher nach dem, was du selber spielen möchtest, als nach dem, was gefordert wird. Hauptsächlich auch nach dem, wo ich mich auskenne im Spielen. Ah, okay. Wie jetzt eben als gutes Beispiel auch, ja, A Link to the Past. Oder Final Fantasy 7 und 8. Auch wenn es natürlich Mammutprojekte sind zum Teil. Als bestes Beispiel würde ich jetzt Persona 4 nennen, mit seinen fast 230 Parts. Okay. Das hat schon ein bisschen gedauert. Und bei Kepu sehe ich das immer regelmäßig auf deinem Twitter-Account. Du gehst da noch richtig auf Jagd nach Gadgets und so Technikspielereien. Das ist wahr. Entdeckst du da oft auch nochmal neue Sachen, die dir gar nicht bekannt vorgekommen sind? Eigentlich ist fast alles, was ich da hole, neu für mich. Weil in den 90ern, ja, da hatte ich halt bloß, wir hatten halt bloß das gehabt, was da meine Eltern gehabt haben. Selber kaufen konnte ich ja nicht. Ich war ja, glaube, ja, 1999, da war ich auch gerade mal 5 Jahre alt. Da konnte ich ja selber noch nichts kaufen. Und ja, eigentlich ist wirklich der größte Teil, den ich da hole, neu für mich. Da gibt's selten Sachen, wo ich mir so sage, oh ja, das kenne ich noch von damals. Da hatten meine Eltern da gehabt. Da gibt's selten sowas. Also das meiste, was ich da finde, ist da neu. Und sind aber auch wirklich Sachen, die mich halt so ansprechen, die mich so interessieren, wo ich halt mal so sage, das wäre was für den Kanal auf jeden Fall. Könnte man mal präsentieren. Genau. Jetzt ist es ja beim Waldimat ja eher so, das sind ja eher so abgefilmte Spiel-Sessions. Da ist ja jetzt nicht so viel Schnitt am Werk, also dass du jetzt großartig Dinge umblendest. Wäre das mal eine Idee, also wirklich auch mal so Reviews zu machen? Oder ist so dieses Let's Play in Anführungszeichen für dich so das, was du die nächsten Jahre auch weitermachen möchtest? Ja, ich dachte schon mal an Reviews. Und ich habe mir auch schon mal, allein weil der Angry Video Nerd, oder ja, James Rolfe, wie er heißt in Wirklichkeit, das wissen ja die wenigsten, glaube ich, ja, der hat ja mal Shaq-Fu gezeigt. Ja. Super Nintendo. Und da habe ich mir auch gedacht so, das Spiel ist ziemlich mies. Besorg dir eine Cartridge, mach ein Review. Ich hätte dazu auch was gehabt, so ein bisschen Material. Und da war ich irgendwie mit der Aufnahme auch nicht zufrieden. Ne? Ich habe auch keinen Kameramann hier, der mir da helfen kann. Und so wurde halt am Ende auch dann die Zerstörung des Moduls selber, weil ich im Garten gemacht mit einer Axt. Vielleicht ein bisschen übertrieben, ja, aber die Aufnahme war halt dann ziemlich im Eimer, weil die Winkel nicht gepasst hat. Das kann ich ja selbst nicht sehen, während ich mich um das Modul kümmere. Und dann habe ich das ganze Zeug in den Abfalleimer geworfen. Oh nein. Sowas behält man eigentlich immer so im Giftschrank, um es mal irgendwann rauszuholen und zu zeigen. Naja, gut. Also ich meine jetzt die Aufnahmedaten, die habe ich weggeworfen. Das kaputte Modul habe ich, glaube ich, noch irgendwo. Ich frage mich nur, warum. Wie stark ist bei euch so der Wunsch, durch YouTube irgendwann mal Geld zu verdienen? Also das wird ja immer weniger im Grunde genommen, was man dadurch wirklich tatsächlich einnehmen kann. War das mal auch am Anfang für euch eine Motivation, überhaupt da einzusteigen, oder war das nie wirklich Thema? Da was finanziell draus zu machen, das war anfangs nicht wirklich so meine Idee, aber ja, der Wunsch danach, sowas seinen Lebensunterhalt zu bezahlen, der ist schon groß. Der ist schon irgendwie groß, weil gerade das, was ich ja mache, das kennt man eigentlich auch gar nicht wirklich so von anderen Leuten. Also ich bin jetzt zum Beispiel 23 Jahre alt und reviewe irgendwelche 90er-Spiele oder 90er-Technik. Welcher 23-Jährige macht sowas eigentlich? Ich kenne da kaum jemanden, der sowas macht. Das so Lebensunterhalt davon zu verdienen, sagen wir es so, es ist wirklich mehr so eine Traumvorstellung, aber mehr wird das auch nicht sein, weil gerade so Retro-Sachen, damit vor allen Dingen hierzulande in Deutschland irgendwas zu erreichen, verdammt schwierig. Und jetzt, wo noch Werbekunden letztens bei Google oder beziehungsweise YouTube abgesprungen sind, noch viel, viel schwieriger. Also deshalb Traumvorstellung auf jeden Fall, aber Realisierung schwierig. Warum glaubst du, dass es so schwierig ist, hier ein Publikum dafür zu finden? Wenn ich das so mal vergleiche mit Lazy Game Reviews, sehr guter Kanal übrigens. Ich finde den klasse, den Clint Basinger heißt er, glaube ich. Der verdient damit seinen Lebensunterhalt mit dem Teil. Aber gut, der spricht auch ein internationales Publikum an. Der spricht ja Englisch. Und Englisch internationale Sprache und ich spreche nur Deutsch auf dem Kanal. Deshalb, da kann ich auch nur deutschsprachigen Länder, Deutschland, Österreich, Schweiz, höchstens die könnte ich erreichen, aber halt kein internationales Publikum. Steffen, du hast das mal probiert auf Englisch. Hat das funktioniert? Naja, es war eigentlich mehr bilingual, sag ich mal. Das habe ich ja mit den Video-Game-Adventure-Spielen gemacht. Genau. Ich habe da gemerkt, wenn ich vorher so ein bisschen Bier getrunken habe, dann ging es viel einfacher. Natürlich habe ich auch beim Spiel dann selbst ein bisschen dümmer angestellt, als ich eigentlich könnte. Ja, das macht der Video-Game-Nerd ja auch immer dann, Bier da währenddessen zu trinken. Ne? Das ist ja dann, gehört ja auch zum Konzept. Gut, also da wird es wohl eher Wasser sein, nicht mit Alkohol. Ja, während der Aufnahmen wahrscheinlich schon. Ja, das ist sicherlich ein Problem, dass man sich so ein bisschen dann seine Zielgruppe so ein bisschen dann auch verkleinert. Ich kenne das ja selber von meinen Podcasts. Ne? Also da ist natürlich die potenzielle Zielgruppe ein bisschen geringer. Wo seht ihr die Zukunft ein bisschen auch von YouTube, weil wie Kepu gerade schon sagte, dass Werbekunden abspringen, YouTube wird immer undurchsichtiger und seltsamer, also man hört ja wirklich von Monat zu Monat eine Hiobsbotschaft nach der nächsten, was diese Plattform angeht. Wo seht ihr die Zukunft dafür? Na, die Zukunft ist ja, wenn man den Trends auf der Startseite, nicht, dass man die unbedingt gucken will, aber wenn man da mal drauf schaut, ne, man sieht, womit man Geld verdienen kann bei YouTube. Ja. Die ganzen Beauty-Blogs, irgendwelche Prank-Videos und dann natürlich die ganzen großen, deutschen, tollen Stars auf YouTube, sag ich mal. Von denen ich zum Glück keinen abonniert habe, außer ja Cold Mirror. Aber die muss man abonnieren. Ja, muss man definitiv. Auf jeden Fall, ja. Und den Rest da, wie diesen Apo Red oder sowas, das tue ich mir doch nicht an. Im Leben. Da hake ich mir eher vor ein Bein ab. Die kenne ich nicht mal. Keine Ahnung. Aber ich halte mich da ja auch relativ weit von fern. Also alles, was ich irgendwie nicht wenigstens irgendwie einmal gesehen habe und einschätzen kann, abonniere ich gar nicht erst. Und gerade, wie Steffen gerade schon sagte, eben mit den Trends, das ist manchmal wirklich schlimmer als Hartz-IV-Fernsehen, damit das auf RTL. Und das muss echt schon was heißen. Ja, zudem wird ja bei den Trends-Videos hauptsächlich auch das amerikanische Zeug, was da top ist, einfach kopiert, mehr nicht. Ja. Dieses 1000 Grad heiße Messerzeugs. Boah, das kann ich auch nicht mehr sehen. Baden in Gegenständen nicht zu vergessen. Ja, ist auch schlimm. Das ist früher mal mit Nutella angefangen. Ich glaube, dieser Alexi Bexi hat da mal irgendwann angefangen, mit Nutella zu baden. Und Alexi Bexi ist ein männlicher. Der ist aber noch vernünftig. Okay. Weiß bestimmt. Ja. Warte mal, wer hat in Nutella gebadet? Alle. Simon Desue hat in Nutella gebadet. Okay. Ich würde so ein Video schon von vornherein einen Daumen runter geben. Lebensmittelverschwendung. Deshalb, ich frage mich aber auch, wie kann man sowas gut finden? Das ist einfach. Ich weiß nicht, was soll man damit anfangen? Das ist ja nicht mal Unterhaltung. Keine Ahnung, wie man damit Geld verdienen kann. Von mir aus dürfen diese tollen YouTube-Stars mal Videos machen wie Baden in 10 Kilo Glasscherben. Das würde ich selber angucken. Boah. Jag är en gummiboll och du bollar med mig som du vill. Liten gummiboll. nej, när jag vet du narrar mig. Som en gummiboll kommer jag tillbaks till dig. Gummiboll kommer jag tillbaks till dig. Som en boll kommer jag tillbaks till dig. Jag har flytt från dig, jag har till och med gjort slut, men så ber du mig och så är det som förut. Att som en gummiboll kommer jag tillbaks till dig. Som en boll kommer jag tillbaks till dig. Som en boll kommer jag tillbaks till dig. Ja, ha, ha. Säga nej när jag vet du narrar mig. Som en gummiboll boll kommer jag tillbaks till dig. Som en boll kommer jag tillbaks till dig. Som en boll kommer jag tillbaks till dig. Ja, ha, ha. Bolla, bolla med min kärlek. Bolla, bolla med min kärlek. Oh. Jag är en gummiboll, en liten leksak i din hand. Liten gummiboll som du leker med blott ibland. Men när du sedan tar mig i din famn så viskar du en annan väns namn. Som en gummiboll kommer jag tillbaks till dig. Som en boll kommer jag tillbaks till dig. Som en boll kommer jag tillbaks till dig. Jaha, hoj. So, mein zweites Thema für heute war ja auch so ein bisschen Retro-Games. Das ist ja so ein Thema, was uns drei auch so ein bisschen verbindet. Vielleicht können wir da noch mal so ein bisschen einsteigen. So, was was ist für euch so der Grund, warum das für euch heute noch so ein Thema ist? Retro-Spiele, warum das so ein Thema ist? Ja, da kann ich auch so ein bisschen was erzählen. Das hat bei mir auch so mit, ich glaube, so in der Pubertät angefangen, dass ich irgendwann so gedacht habe, so die neuen Sachen, die sind irgendwie doof. Aber so die älteren Sachen mag ich irgendwie viel mehr. Und dann hat das irgendwann so angefangen, dass ich dann irgendwie nur noch die Retro-Spiele so mochte. Dass ich halt mal so gesagt habe, hey, ich guck mir doch mal die 90er-Spiele an, weil da wurden Sachen, sagen wir mal, eingeführt oder neu erfunden, die heutzutage selbstverständlich sind. Also was gäbe es denn da jetzt für Beispiele? Sagen wir mal, die 3D-Grafik, die hat da Einzug gehalten, wurde da revolutioniert. Nicht zuletzt wegen wie heißt das nochmal, die Schnittstelle? Die Gleitschnittstelle hier, 3D-Fix Voodoo. Ich will halt mal diese damaligen Innovationen mal entdecken, was damals wirklich richtig innovativ, völlig neu war und die ganze Spielwelt begeistert hat. Das wollte ich da immer mal entdecken, weil heutzutage, ja, irgendwie, mir fehlt da Innovation irgendwie. Wenn Ubisoft zum Beispiel das 10-millionste Assassin's Creed raushaut oder, wer macht nochmal Call of Duty, weiß jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall, wenn man dann noch das 20.000ste Call of Duty sieht, ist nichts für mich. War Call of Duty nicht Activision? Weiß ich jetzt überhaupt nicht. Also, keine Ahnung. Battlefield, das weiß ich. Aber wer Call of Duty gemacht hat, weiß jetzt auch selber nicht mehr. Da siehst du mal, wie wenig ich mich mit der aktuellen Spielen auseinanderfasse. Das geht mir genauso, außerhalb des Spiels, die ich auch wirklich spielen will. Wie ist das neue Zelda oder Persona 5? Oh Gott, Persona 5 ist Liebe. Pure Liebe. Ja, man hört Gutes. Steffen, wie ist das bei dir? Was jetzt? Mit den Retro-Games. Ich bin früher halt eben damit aufgewachsen. Muss ja, als 85er-Jahrgang. Da gab es irgendwann mal zu Weihnachten das Nintendo Entertainment System mit, was war denn bei der ersten Spiel dabei? Ich glaube, Mario Bros. 2 und Ice Climbers und noch irgendwas anderes. Ich glaube, Dragon Field 2. Dabei war da noch eben zwei Controller, normale. NES Advantage hatte ich da auch schon. Irgendwann kam ein paar Jahre später der Game Boy zum Geburtstag oder ich glaube auch zu Weihnachten wieder. Ne? Daraufhin kam der Mega Drive, ne? Und da habe ich damit mit den Konsolen wirklich viel, viel, viel Zeit verbracht. Bis irgendwann eines Tages in den Medien so hieß, so, hey, PlayStation 2 kommt. Ja, dann kann die PlayStation 2 auch zu mir. Und ich glaube, bis zum Release der Wii und PS3-Ära habe ich nichts anderes gespielt. Auch PC ganz, ganz selten mal. Ansonsten eben hauptsächlich auf der Retro-Schiene gefahren. Und deswegen wollte ich jetzt schon sagen, ja, diese Spiele und Konsolen haben halt in der Kindheit wirklich geprägt. Ich habe auch gestern, als ich ja, Nerd-Besuch hatte, sind wir in die Stadt zum Gebrauchsspielladen, ne, habe ich noch Ridge Racer Type 4 gefunden für die PlayStation. Mit der Ridge Racer High Spec Demo. Für 5 Euro. Das sind dann so Schätze aus der eigenen Kindheit, die man dann so ein bisschen wiederentdeckt, ne? Ich kenne das auch, ja. Du bist doch selbst von der PlayStation 1 her, ne, die ich selbst nie hatte. Irgendwann bei Schulfreunden gespielt. Da kann ich auch in Final Fantasy 7 ran, zum ersten Mal. Ja, hat sich dann meine Eltern vorher angebettelt, ne, kauf mir doch eine PlayStation 1, da ist dieses und dieses Spiel und so. Ja. Du hast schon wieder Konsolen? Nee, ist nicht. Ja, und dann lag es irgendwann zu Geburtstag die PC-Version da. Mit einem eigenen PC. Was glaubt ihr, was heutigen Spielen fehlt, was die Spiele damals hatten? Kepo, du hast es gerade schon so angedeutet, so diese fehlende Innovation. War das damals, waren diese Innovationen häufiger oder waren die Innovationen größer? Wie siehst du das? Also irgendwie waren gefühlt damals die Innovationen umfangreicher, habe ich das Gefühl, weil man hat die Grafik stetig verbessert. Ich glaube, heutzutage, man kann da kaum noch was verbessern. Irgendwie mehr als fotorealistisch kann man nicht mehr machen. Gut, sagen wir es mal so, jetzt will man versuchen, mit Virtual Reality noch irgendwas zu drehen. Ich glaube, bei Resident Evil 7 haben die es schon sehr gut hinbekommen, da ein perfektes Spiel für Virtual Reality rauszubringen, aber mehr würde mir jetzt aber auch nicht wirklich einfallen. Irgendwie hat man da damals neue Spieletechniken erfunden. Heutzutage ist das selbstverständlich. Oder was könnte man denn noch für ein Beispiel nehmen? Oder wo der Peter Molyneux damals ja noch bei Bullfrog die Göttersimulation erfunden hat, Populous. Da hat man damals noch neue Genres erfunden. Oder mit Theme Park, wo man selber einen Freizeitpark bauen konnte, hat es alles schon mal gegeben. Also wirklich, ich glaube, bei der Spielebranche, ja, da kann man kaum noch was Neues erfinden. Also wirklich was Innovatives habe ich da auch bisher nicht gesehen. Ja, und Theme Park erinnere ich auch sehr gut, oder Populous. Das ist auch hier auf dem Mega Drive, ich halt damit nie zurecht. Was jetzt aber einige versuchen, sind so Revivals oder Remastered-Versionen von alten Spielen zu machen. Da merke ich aber ganz deutlich, dass es an Innovation fehlt. Den Leuten fällt nichts mehr ein. Die sagen dann halt nur noch, ach ja, damals war alles so besser. Ach komm, schmeiß mal die alten Spiele nochmal auf die Produktionsplatte, optimieren das noch ein bisschen und dann hauen wir es für die neuen Systeme raus. Zack. Also wirklich was Neues kann man da nicht draus machen. Aber was ich zum Beispiel als gutes Beispiel empfinde, wie man das alte, also die alten Innovationen irgendwie neu ausnutzen kann, sich zum Beispiel bei Thimbleweed Park, sehr tolles Spiel übrigens, hat ja doch der Ron Gilbert hier ja noch mitgewirkt. Der Original, das Original, der Ron Gilbert, der für Monkey Island zuständig war. Red du erst aus. Ach so. Da hat man die alte Spielegrafik und doch ich glaube auch nur die alte Spielegrafik halt noch so ein bisschen mit den Neuzeit übernommen. Und daraus halt ein völlig neues Adventure gemacht. Finde ich zum Beispiel persönlich sehr, sehr cool. Steffen, du wolltest noch was sagen? Oder? Ja, so Stichwort Remastered. Ich habe auch das DuckTales Remastered auf Steam geholt und der auf der Tentacle Remastered. Und da ist mir aufgefallen, dass bei DuckTales Remastered schon einiges mehr dazugekommen ist. Bei DOT, so nennt man es ja unter den coolen Leuten, da sind es halt ja, HD-Grafiken, Audio wurde teilweise neu aufgenommen oder verbessert und das war es eigentlich schon. Ne? Ja. Der Rest ist immer noch gleich geblieben. Wie das mit dem Hamster in der Tiefkühltruhe. Wie stark glaubt ihr, profitiert der Indie-Markt so von diesen eingefahrenen AAA-Titeln? Da sieht man dann doch schon noch mal so den einen oder anderen Geheimtipp. Kriegt ihr das mit oder ist das eher so ein Ding, was ihr ausblendet? Da habe ich bisher kaum was von mitbekommen, da kann ich nicht viel zu sagen. Na gut, ist es dann so, als Indie-Titelbeispiel zum Beispiel mal Shovel Knight. Man hat es jetzt so Gameplay-mäßig, ich hab mal was übernommen, wie jetzt eben von DuckTales, ist ein Pogo-Stick. Bei Shovel Knight ist halt die Schaufel. Aber mir macht so ein Spiel, zum Beispiel jetzt auch deutlich mehr Spaß als das neue Call of Duty. Wobei ich auch sagen muss, ich habe Call of Duty jetzt seit dem zweiten Teil auf dem PC damals nicht mehr gespielt. Ja. Weil ich ja dachte so, ja, Zweiter Weltkrieg, ausgelaugt, kenne ich schon, next. Ich bin halt auch eher der Indie- oder 8-Bit, 16-Bit-Spiel-Typ. Auch hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das ist das, wo man dann immer die Gravitation ändern muss, ne? Ja. Genau. Ist diese 16-Bit oder diese Retro-Ästhetik dann immer zwingend notwendig? Oder kann es auch mal so ein bisschen moderner sein? Denn ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, so das, was einem die AAA-Titel nicht mehr bieten oder so ein bisschen auch so dieses Festhalten an der Nostalgie ein Stück weit ist auch so ein bisschen, also Nostalgie lässt sich ja übersetzen mit irgendwie der Schmerz nach dem Alten, so dass man sich irgendwie verloren fühlt und dann kriegt man eben diese Pixelgrafik wieder und fühlt sich wieder heim. Ist das vielleicht auch so ein Stück weit so eine, ich frage mal ein bisschen provokativ, so ein bisschen so ein Schutz vor Neuem? Könnte sein. Also, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, wenn da einige schon Remastered-Versionen von älteren Spielen raushauen, das fühlt sich für mich so an, als ob es der Spielindustrie an Innovation fehlt. Als ob da ja zu sagen, ja, was können wir denn noch so machen? Was können wir da noch Neues raushauen? Dass man halt ältere Sachen da einbaut in irgendwelche Spiele. Und vielleicht auch nochmal so eine künstliche Käuferschaft oder so eine Käuferschaft, die es mal früher gegeben hat, nochmal neu für die Konsole zu interessieren. Ja, durchaus. Also etwa wie in der Richtung, wie Nintendo es gemacht hat mit der Wii und der Virtual Console, ne? So die Titel mal raufklatschen, dass er bloß nochmal gekauft werden kann. Auf so genau der Konsole. So wie es Nintendo gerade mit der Switch auch nochmal macht. Also wenn man sich die letzte Nintendo Direct ja anguckt, da ist ja sehr viel Retro in dieser Präsentation gewesen. Also wieder Namco, dann haben sie dieses alte Street Fighter nochmal neu aufgelegt. Also da ist mein Eindruck auch, wie Kepo gerade schon sagte, na, die AAA-Titel kriegen wir auf die Konsole nicht drauf, dann holen wir uns die Retro-Fans. Ja, du könntest halt auch Retro-Fans auch einfach auf den alten Konsolen das spielen, was sie damals schon mochten. Nur wenn jetzt vielleicht die Grafik ein bisschen hübscher ist, die Musik vielleicht ein bisschen klarer, das ist für mich kein neues Spiel. Ich denke so, ich muss dafür 50 Euro ausgeben, wie jetzt bei dem Bomberman auf der Switch. Ja. Das kaufe ich mir niemals für 50 Euro. Das ist halt auch nur Bomberman. Das Prinzip vom Spiel selbst ist ja gleich geblieben. Da hole ich mir dann schon eben lieber das neue Final Fantasy. Weil ich weiß, neue Story, neue Charaktere, neue Karte, neue Missionen, neuer guter Soundtrack. Fühlte sich das wirklich neu an oder war das eher so ein Wiederleben von Klassikern? Weil das hört man ja gerade so ein bisschen vom Zelda auch, vom Neuen, dass sie sich so auf die Tugenden der Serie wieder so ein bisschen berufen haben. War das bei Final Fantasy nicht vielleicht sogar ähnlich? Und ich weiß nicht, wie es mit den Final Fantasy 13 Teilen so genau ist. Da habe ich das erst nach so ein paar Stunden abgebrochen, weil ich keinen Bock mehr hatte. Eben auch, weil das Level-Spiel-Schlauchsystem, es war halt abartig linear. Ja. Und bei Final Fantasy 15 kann ich halt wirklich, abgesehen von der Hauptstory, machen, was ich will. Außer natürlich mit dem Wagen herumzufahren, wie ich will. Das ging natürlich nicht. Und es wurde dann eher, dass man eben denkt, man hatte an diesem oder diesem, jenem, sonstigen Kram früher schon eine Menge Spaß, geht also heute auch noch gut. Das sieht man ja an der Virtual Console oder eben auch an den Remaster-Titeln. Glaubt ihr, dass Virtual Reality was hinzufügen kann zum Spielerlebnis oder ist das jetzt wieder nur so ein Gimmick? Also ich gucke da gerade so in Richtung Kepu, der eben auch so diese Eintagsfliegen ganz oft hat, so diesen Label-Maker, den es neulich mal bei dir gegeben hat, was ich technisch irgendwie auch nicht durchgesetzt hat. Also man hat jetzt nicht auf dem Schreibtisch diesen Label-Maker stehen. So glaubst du, dass dieses Virtual Reality eine Phase ist oder ist das eher ein Übergang? Das müsste man tatsächlich mal beobachten. Also für Virtual Reality, da müssen aber auch die richtigen Spiele kommen. Also mit Resident Evil 7 habe ich zumindest gelesen, da soll schon ein sehr gutes Beispiel für Virtual Reality rausgekommen sein, dass man sich da wirklich so in die Rolle hineinversetzt fühlt, wirklich so in die Rolle des wirklich beängstigten Spielers, der um sein Leben bangen muss vor dieser ganz eigenartigen Familie, die da drum und dran, also Kopf und Kragen riskiert, den umzubringen. Das ist schon, gerade so bei Horrorspielen in einer First-Person-Perspektive, das ist schon was. Aber ansonsten, da müssen echt die richtigen Spiele dafür kommen. Da müsste man wirklich so sagen, dass das Gefühl dann sagt, das ist das richtige Spiel für Virtual Reality. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es da viele geben wird. Ich kann mir jetzt auch zum Beispiel nicht vorstellen, dass man jetzt, doofes Beispiel, Super Mario könnte man jetzt für Virtual Reality gar nicht rausbringen. Irgendwie unmöglich. Da könnte man nicht mal 15 Minuten spielen, da ist man schon am Kotzen wie verrückt. Kann ich mir vorstellen. es gab Virtual Reality ja schon mal in den 90ern, also dass sie versucht haben, das irgendwie an den Mann zu bringen. Hast du eine Ahnung, warum das daneben gegangen ist? Oder Steffen, du vielleicht auch? Ja, vielleicht war die Technik damals einfach nicht ausgereift. Würde ich auch sagen. Ich weiß jetzt nicht genau, was es damals in den 90ern so an Virtual Reality-Brillen gab. Ich glaube, es gab so einen Virtual Master, wie das Ding hieß. Der Virtual Boy von Nintendo, meinst du? Ne, ja, das Ding gibt's nicht, das existiert nicht. Das war ja eher, ja, Third Person an sich, statt Virtual Reality. Ja, genau. Außer bei 2 Spielen von 11. Ja, viele sind es nicht gewesen, ja. Ja, aber ich habe jetzt zum Beispiel auch auf der PlayStation 4 mit dem PSVR-Set, habe ich auch mal diese Drive Club-Demo gespielt. Ja, und ich muss sagen, das hat richtig Spaß gemacht. Man könnte also schon sagen, das ist für ja, Rennspiele oder vielleicht auch Weltraumsimulationen. Da kommt es sicher gut rüber. Es gibt ja auch eine, kommt es auf dieser Promo-Disc beim VR-Set dabei, dass man eben so ein Unterwasserkäfig ist und dann eben immer weiter runtergelassen wird. Und sich halt da wirklich um 360 Grad umgucken kann, wie man will. Das finde ich ziemlich beeindruckend. Aber bevor ich mir halt sowas kaufe, denke ich mir auch, 400 Euro, ist das wirklich wert? Außerdem denke ich mir auch, dass eben, ja, die Hauptzielgruppe für Virtual Reality nicht wirklich Spiele sind, sondern andere Dinge, auf die wir es hier nicht näher eingehen. Ja, das wird, das gibt's, glaube ich, auch schon und ist ja immer so das Verkaufsargument für ein Medium, ne? Also das war ja damals bei der Videokassette und der Betamax, glaube ich, irgendwie legendär auch schon so, ne? Dass dann die Erwachsenen-Märchen so ein bisschen das Ausschlaggebende. Ja, die Naturfilme, ja. Genau. so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt. Könnt ihr euch dann aber auch grundsätzlich vorstellen, dass Virtual Reality vielleicht so das Kino der Zukunft wird, dass man gar nicht mehr rausgeht, sondern dass man in dem Film selber mehr oder weniger interaktiv mitwirkt? Oder was glaubt ihr, ist so der zukünftige Anwendungsgrund für Virtual Reality? Also das interaktive Mitwirken in einem Kinofilm kann ich mir jetzt nicht so vorstellen. Nur eben, da ja zum Beispiel auch bei der PS4 über ein Update schon 3D-Unterstützung für das VR-Set kam, sind 3D-Filme vielleicht sogar irgendwann auch in 4K gestreamt, ja, auf die Brille, das stelle ich mir schon gut vor. Das ist Spaß macht zu gucken. Oder eben vielleicht noch sogar in so einem 4D-Sessel. Natürlich soll auch das Kabel vom Headset irgendwie, ja, nicht im Weg sein. Ich denke, das wird dann, wenn die Übertragungsraten ein bisschen größer sind, vielleicht auch kabellos funktionieren können, wahrscheinlich. Ja, das wird aber wohl noch ein paar Jährchen dauern. Ich warte ja immer auf den Strom aus der Steckdose ohne Kabel. Ja, das versprechen sie uns schon sehr lange, das stimmt. Es wäre so schön, hier dann am Tisch wirklich kein Kabel liegen zu haben. Ja, ich bin überraschenderweise mit meinen Fragen am Ende. Das ist ein bisschen irritierend. ich hatte eigentlich ein bisschen mehr an Zeit eingeschätzt. Habt ihr noch ein brennendes Thema, was euch unter den Nägeln brennt? Hätte ich jetzt fast gesagt. Wie sieht's denn bei dir aus im Vergleich jetzt zu normalen Spielen oder Virtual Reality? Oh, was wolltest du da lieber und warum? Also ich bin ja auch so ein verkappter Retro-Gamer, wie ihr sicherlich wisst, konnte mich eben auch nie mit den modernen Spielen anfreunden, aus ganz ähnlichen Gründen wie ihr. Mir fehlte dann auch dann die Technik. Nein, also ich hatte nie irgendwie den High-End-Rechner oder die neueste Konsole. Ich glaube, das Neueste, was bei mir steht, ist ein GameCube. Und der wird auch sehr selten angemacht. Und diese neuen Spiele sind mir oft zu lang. Also ich habe manchmal gar nicht so die Lust, mich irgendwie 70, 80 Stunden an so ein Rollenspiel zu setzen, wenn man damit hinkommt. Oder tatsächlich ist es mir manchmal auch zu platt, also diese ganzen Shooter und sowas. Also das ist mir ganz egal, wie toll die Story da drumherum ist. Wenn ich nur Geballer bekomme, ist das irgendwie auch nicht meins. Da ist mir so ein Mario, was einfach ehrlich nach draußen hin sagt, na, wir hüpfen mal eine Runde miteinander und machen ein paar Schildkröten platt. Es ist mir einfach lieber. Sondern ich hatte an den letzten paar Zeldas auch nicht mehr so die Freude. Also ich habe Skyward Sword noch gespielt und war auch nur so semi-begeistert. Das ist so, also die aktuellen Videospiele reizen mich tatsächlich überhaupt nicht. Und Virtual Reality, das weiß ich nicht. Ich bin nie so ein wirklicher Technik-Fan gewesen. Also ich kann das aus so einem aus einem Gimmick-Standpunkt, also wenn jemand sagt, ich bin technikbegeistert und hab Bock auf die neueste Technik, ich kann das nachvollziehen, aber für mich ist das eben nichts. Und dementsprechend, also ich beobachte das und bin auch begeistert darüber, wie gut das funktioniert, also dass man den Typen, weil, kennt ihr wahrscheinlich das Video, der da in so einer Achterbahn ist und dann schuppen die den um und er rastet halb fast aus, wo man halt sieht, okay, der denkt gerade wirklich, er sei in dieser Achterbahn, weil es angeblich so gut funktioniert. Keine Ahnung, ob das gestellt ist, das Video oder nicht. Also ich bin schon begeistert darüber, dass es so gut funktioniert und die Technik jetzt auch so weit ist, dass es, ja, wie Steffen gerade auch schon sagte, nicht mehr so wirkt, als sei man irgendwie bei Max Headroom im Studio. Aber ich selber kann da eigentlich nicht so viel mit anfangen. Also ich bin auch eher so pixelbegeistert, weil es eben meine Kindheit auch ist. Bin mit dem Game Boy aufgewachsen, mit dem Super Nintendo. Und dann später in den 90er Jahren mit dem DOS-Computer. Ich brauche nicht mehr. Also ich habe noch irgendwie 30 Jahre Videospielgeschichte nachzuholen. Ich habe vielleicht auch gar keine Zeit, das Neue mitzuerleben. Eine Frage habe ich tatsächlich noch an euch. Es gibt ja dann auch so diese Homebrew-Szene und so Fangames, hätte ich jetzt fast gesagt. Bekommt ihr da was mit? Ich glaube, Steffen, du hattest auch mal dieses Metroid-Fangame in deinem Let's Play mit dabei. Ja, das in der Metroid 2 Remake. Genau. Was ja dann von Nintendo auf der Webseite ganz schnell runtergeschossen wurde. Mhm. Was ich jetzt finde, wirklich eine Schande ist, denn das Spiel ist super. Das ist albartig gut gemacht. Ja, ich habe es kurz angespielt und war wirklich auch sehr begeistert darüber, ja. Und es stecken ja auch da knappe 8 Jahre Entwicklung drin. Statt, dass Nintendo einfach sagt so, wow, super Entwickler, wir nehmen euch mal ans Team hier rein, an Bord, kommt, entwickelt uns ein neues 2D-Metroid. Nö. Machen wir uns einfach mal vom Netz runter. Also ich Sega war es ja genau umgekehrt. Richtig, mit dem Sonic-Spiel, ne? Das ging dann bei Sonic Mania, genau von den Leuten entwickelt. Genau. Im klassischen Retro-Stil, ich freue mich schon irre drauf. Ich habe jetzt zuletzt ein Fangame gespielt, Metroid Rogue Dawn, was so ein bisschen das Prequel zum... Ja, der Hack zum ersten. Genau, zum ersten. War fantastisch. Also ich habe das richtig genossen. Das war knackeschwer. Das war grafisch toll. Die Musik war episch. Und ich würde mir einfach wünschen, also nicht nur, dass das Nintendo eben hingeht und sagt, ja, Virtual Console und wir ballern euch irgendwelche ROMs um die Ohren, die wir selber irgendwo runtergeladen haben, für teuer Geld und verkaufen es euch zum dritten Mal, sondern wir machen auch mal neue Retro-Games und nicht nur irgendwie so dieses Pseudo-Retro, was sie uns bei Mario Maker da so ein bisschen um die Ohren gehauen haben. Das fände ich wirklich schön. Ja. Aber immerhin, es gab jetzt zum Teil auf der Wii, im Bereich WiiWare, im Shop, da gab es ja so ein bisschen was Retro, aber moderner. Ja. Wie es eben zu Castlevania Adventure Rebirth oder Gradius Rebirth, für Contra haben sie das auch gemacht. Und die haben alle eine Menge Spaß gemacht, die Games. Es war halt trotzdem wie früher, aber eben mit moderneren Grafiken, besserer Sound. Kipo, wie nimmst du das auf dem PC wahr? Hast du da Kontakte mit Fangames oder Hacks oder sowas ähnlichem? Gibt's das im DOS-Bereich oder PC-Bereich überhaupt? Da hatte ich bisher noch nicht so wirklich die Erfahrung machen können. Also, gut, ich glaube mal sowas, was ich da letztens entdeckt habe, Duke Theft Auto, das kann man ja nicht so als Fanprojekt sehen. So eine Vermischung aus dass irgendjemand GTA, das erste GTA, die Map von dem ersten GTA portiert hat in die Duke Nukem 3D Engine. Das war schon ganz, ganz bescheuert gemacht. Aber war erstaunlich, dass das funktioniert hat. Aber so wirklich so Fanprojekte hatte ich da noch nicht so entdeckt. Irgendwelche Kopien von irgendwelchen Spielen? Nee. Nee, da habe ich noch nichts entdeckt. Na, wie ist es denn bei, wenn wir schon mal für DOS und Fangame-mäßig sind, wie ist es denn da mit Maniac Mansion Deluxe? Nie gespielt? Da gibt es so viele einzelne Storys doch, die man da suchen kann. Ich hab Maniac Mansion mal angespielt. Das ist ja Teil von Day of the Tentacle auch. Kann man ja da ja mit reingucken in das Game. Ich bin mit dem Spiel nie wirklich warm geworden. Und dementsprechend habe ich mir dann auch so dieses Remake da nie wirklich angeguckt. Keine Ahnung. Also Day of the Tentacle habe ich natürlich gespielt, aber mit dem Original nie wirklich warm geworden. Also auch nicht auf der Konsole selbst. Das steht ja auch fürs NES. Nee, also gar nicht. Also auf dem NES habe ich es mal als ROM mal angespielt und da war mir die Steuerung dann einfach ein bisschen zu hakelig. Das ist dann auf einem Rechner oder eben auf einem C64, ich glaube, am C64 war es auch mit dem Controller, aber auf dem Rechner eben mit der Maussteuerung dann doch ein bisschen komfortabler. Und also weiß ich nicht, also nur für die neue Grafik. Ich glaube, Day of the Tentacle haben sie auch nochmal remastered. Ja, gibt's auch auf Steam. Genau. Das weiß ich nicht. Ich habe halt die Originalspiele gespielt. Ich muss das nicht nochmal spielen. Also nur für eine bessere Grafik, die dann. Also Day of the Tentacle sah ja schon total cartoonig aus und witzig und das dann nochmal so drüber gemalt. Keine Ahnung. Fand ich nicht so reizvoll. Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass diese Master-Version teilweise wirklich zu scharf ist, was die ganzen Kanten angeht. Der Kette ist auch viel besser. Aber es lässt sich am PC sehr gut mit einem Video-Pro-Controller steuern. Da lustig ist eine perfekte Maus. Bei Kepu, glaube ich, mit Videospielkonsolen hast du es wahrscheinlich jetzt nicht so, oder? Also, ich muss auch zugeben, ja, ich bin ja nicht nur ein PC-Spieler, ich bin zwar mit dem PC aufgewachsen und ich habe auch größtenteils PC-Spiele gespielt, aber wir hatten auch Konsolen. Ist ja nicht so, dass wir da das unbeachtet gelassen haben. Mhm. Problem ist allerdings, wir hatten keine Nintendo, also wir hatten damals keine stationären Konsolen von Nintendo. Game Boy hatten wir gehabt, Super Mario Land kenne ich da sehr gut. Das ist der Vater Tetris durchgespielt, ich weiß nicht, wie er das geschafft hat, das ist er besser als ich. Aber wir hatten stationäre Konsolen von Sega hier, Master System, Mega Drive, das hatten wir gehabt. Deshalb, ich kenne auch sehr gut das Sonic the Hedgehog. Also, das kenne ich sehr, sehr gut. Ja. Wir hatten dann erst mit der Wii tatsächlich eine stationäre Nintendo-Konsole gehabt. Und ja, da hatten wir auch zumindest in der Anfangszeit sehr, sehr viel Spaß damit gehabt. Halt über 3 Stunden Bowling da gespielt bei Wii Sports. Dass wir da am nächsten Tag mit Muskelkater aufgewacht sind, das war normal. Aber ja, also wirklich viel kann ich da nicht mitreden, aber entdeckt habe ich das auch schon mal. Weil das war nämlich genau das Thema, worauf ich jetzt hinaus wollte, nämlich so diese Bewegungssteuerung. Weil ich kann mich daran erinnern, dass ich fand das damals bei Skyward Sword mega zum Kotzen. Also ich habe mir dann die Wii von meinem Bruder ausgeliehen, um dieses Zelda-Spiel zu spielen. Bin ja auch ein großer Fan der Zelda-Reihe. Hab da also gesessen und war nur am Kotzen. Also ich weiß nicht, Steffen, wie ist das bei dir? Du hast ja ein bisschen mehr Erfahrung mit der Wii und mit der Wii U. Ja, also bei der Wii muss ich auch sagen, Skyward Sword. Anfangs fand ich es gar nicht mal schlecht mit dem Wii Motion Plus, aber es war irgendwo einfach zu viel. Du hast bei jedem möglichen Schalter oder Schloss immer die Wii Motes da so drum bewegen müssen, dass du ja die Hand verkrampft hast. Ja. Und da habe ich auch eben das Spiel irgendwann wieder rausgenommen und ins Regal gestellt, da steht es seitdem. Twilight Princess dagegen fand ich richtig gut. Ja, also Skyward Sword gehört auch zu den Zeldas, die ich nicht beendet habe, weil es mich einfach immer nur noch genervt hat. Genau, da habe ich mir dahinter auch ein Let's Play angeguckt, weil es ja angeboten worden ist. Ja, ich glaube, so ein Thema, was wir noch gar nicht angesprochen haben, ist Streaming. Bei Kepu weiß ich, dass er das, glaube ich, wöchentlich macht mit seinem Sonntagsstream. Mhm. Steffen, ist das für dich noch eine Idee, das später mal zu machen? Der Witz ist ja eine Sache, ich habe schon mal gestreamt eine Zeit lang. Also es gab dann kaum Zuschauer, die wollten immer was anderes sehen. Da habe ich mir gedacht, gut, lass es sein. Da habe ich zuletzt gestreamt, als Satoru Iwata verschieden ist. Mhm. Da habe ich halt ihm dann zu Ehren so eine kleine Link to the Past-Stream gemacht. Ein Glitch-Run. Wo er dann schön 3-4 Minuten durchs ganze Spiel durchkommt. Aber nur so ein ganz kleines Ding. Wie viel ärgern die Zuschauer und sowas? wenn nur eine oder zwei Personen da sind und zugucken, dann ja, lohnt sich der Aufwand eigentlich nicht. Genau. Kepo, wie ist das bei dir? Ich habe da schon ein paar Mal reingeguckt auch und das ist eigentlich immer sehr unterhaltsam. Du hast aber jetzt auch nicht so die Riesenmasse an Leuten. Was motiviert dich da? Ja, also im Grunde genommen da die Interaktion, also zumindest mit den Leuten, die da sind. Also sagen wir es mal so, da kann ich so ein bisschen das Let's Player-Dasein in mir ein bisschen aufwecken. Dass ich da halt ganz spontan ein bisschen länger irgendwelche Spiele spiele, auf die ich gerade Lust habe. Das reizt mich auch so ein bisschen. Und gerade weil ich auch jetzt seit fast einem Jahr endlich eine VDSL-50-Leitung habe, kann ich das doch voll ausnutzen. Ich bin heilfroh darüber, dass ich so eine gute Internetleitung habe, vorher mit 6K. Oh, das war grausig. Aber jetzt lohnt sich das ja auch richtig. Und ja, warum einfach nicht ausnutzen? Ich hatte halt noch nie die Möglichkeit gehabt, mal so gutes Internet zu besitzen. Ich muss das ja nicht mal ausnutzen. Sind die technischen Voraussetzungen, also abgesehen von einer dicken Internetleitung, jetzt irgendwie kompliziert, also mit Capture-Karte und irgendwelcher Hardware für den PC? Vielleicht, weiß ich nicht, könnt ihr mal über euer Setup ein bisschen reden. Genau. Bei mir war das ja so lustig, wie das angefangen hat. Ich habe ja 2012, also Ende 2012, jemanden kennengelernt im Let's Play Forum damals. Und der hatte immer eine sehr interessante Methode aufgenommen. Der hat nämlich eine Capture-Karte verwendet, aber damals noch so Composite-Anschluss. Und darüber hat er das Bild von seinem älteren Rechner aufgefangen. Und ich fand das wahnsinnig faszinierend. Und da habe ich ihn halt mal so gefragt, was man dafür bräuchte. Man bräuchte dafür eine sogenannte Capture-Karte. Ja, da habe ich mich dann erstmal so informiert. Gut, sagen wir es mal so, die war jetzt auch so ein bisschen teuer. Man war jung und brauchte das Geld. Und dann irgendwann ergab sich dann noch die Gelegenheit, dass ich dann so gesagt habe, jetzt verkoste endlich mal dein altes Acer Notebook. Und dadurch konnte ich endlich eine Capture-Karte kaufen. Da habe ich dann so eine Avamedia, wie hieß denn die nochmal? Ich muss gerade mal kurz gucken. Avamedia Game Broadcaster habe ich dann geholt. Die hat dann so einen VGA-Anschluss, also HDMI und VGA. Und über den VGA-Anschluss brauchte ich dann einfach nur ein VGA-Kabel an die Grafikkarte vom alten Rechner dran zu machen. Schon hatte ich das Bild. Und dann noch über ein simples 3,5 mm Audiokabel habe ich dann noch Soundkarte von dem alten Rechner mit dem Line-In-Anschluss des Hauptrechners dann angeschlossen. Ja. Und so kann ich dann ganz simpel, ganz einfach das Bild von dem anderen Rechner auffangen. Aber ich muss auch schon seit einiger Zeit auch eine externe Soundkarte nutzen, weil die interne Soundkarte hatte dann irgendwelche Macken gehabt. Die hatte dann irgendwie die Töne, ich glaube den Sound ein bisschen komisch übertragen. Muss ich dann eine neue Soundkarte kaufen. Aber wie gesagt, die Methode funktioniert einwandfrei. Ein kleines Problemchen hat man immer bei DOS-Spielen, dass der dann auch manchmal mal so zeigt. Also er zeigt immer eine bestimmte Fehlermeldung an und gerade so zwischen DOS-Anwendungen zu wechseln, da ist das immer, doch jetzt ist mir eingefallen, out of range. Wenn ich die Fehlermeldung sehe, kriege ich immer das Kotzen. Und gerade bei DOS-Anwendungen passiert das ab und an gerne mal. Wenn man da dazwischen hin und her wechselt, das ist immer total bescheuert. Also mit DOS-Auflösungen kommt das Ding nicht so wirklich gut klar. Ich wollte auch immer schon mal probieren. Der einzige Grund, warum ich Commander Keen noch nicht auf meinen Kanal zeigen wollte, ist die Capture-Karte. Die kann das Spiel nicht richtig darstellen. Das ganze Spiel ist rot. Rot? Ohne Scheiß, das ist rotstichig, das Bild. Oh je. Und ja, also mit Windows-Auflösungen kommt das Ding wunderbar klar. Mit DOS-Auflösungen Da ist das Ding ein bisschen zickig. Da müsste man, glaube ich, schon viel mehr investieren in eine richtig teure Capture-Karte. Gut, die hat jetzt 110 Euro gekostet. Klingt viel, aber das ist noch eine günstige Capture-Karte. Da geht's ja noch, also ich glaube, da ist oben keine Grenze bei den Capture-Karten. Da warte ich ja immer noch so Sehnsüchte drauf, dass du endlich Commander Keen spielst, weil das ist meine absolute Lieblingsreihe auf dem PC tatsächlich. Ich weiß, ich mag das Spiel auch sehr. Ich habe den vierten Teil besonders in Erinnerung, weil das war eigentlich der beste Teil überhaupt. Ich habe Commander Keen selbst nie gespielt. Buh, nachholen auf jeden Fall. Ich habe dafür viel, viel Lemmings gezockt. Ganz viel Lemmings. Ja, Lemmings hat mich immer aufgeregt, weil die so langsam gelaufen sind. Mein erster Kontakt mit Lemmings war übrigens auf dem Mega Drive und das Steuerkreuz vom Mega Drive Controller ist kein guter Mausersatz. Nein. Definitiv nicht. Wie ist das bei deinem Setup, Steffen? Hast du da auch was, so eine Knopf-Auflösung oder hast du was anderes bei dir? Kommt auf einmal, dass es für dich eine Knopf-Auflösung ist. Ich habe hier eben mein Mikro angeschlossen, auch über einen Vorverstärker. So ein Cube Ultra Gain VIX 200 von Behringer. Gutes Ding. Das geht halt jetzt aktuell zur neuen Soundkarte, die ich gekauft habe. Zum Mic-In. Und für Konsolen wie jetzt, ja gut, PlayStation 4 kann ich nicht abgreifen. Aber PS3 oder die Wii U. Das geht alles über so eine Hauke HD-PVR noch. Und die geht halt dann über USB zum Rechner hin. Die Qualität der Aufnahme ist halt nicht so atemberaubend. Ab und zu gibt es auch Sync-Probleme. Ja, aber ich werde mir bald eine externe Karte holen dafür. Wahrscheinlich die Elgato HD60. Ja. Die ist nicht zu teuer. Und die spart mir dann auch unten auf dem Tisch hier ein bisschen mehr Platz, die ich unterm Tisch stehen habe. Da stehen PS4 und Wii U, das ist auch schon sehr voll. Und auch PS4 aufnehmen, ohne immer diese Meldungen zu haben mit, hey, blockierte Szene, das können wir nicht aufnehmen und auf der lokalen Version. Aber allein, dass man schon bei der PlayStation 4 teilweise lokal aufnehmen kann auf der Platte, das finde ich schon richtig toll. Weil eben nicht jede Szene. Ich habe zum Beispiel auch gehört, bei Final Fantasy 7 auf der PlayStation 4 gibt es auch 2 Szenen, die nicht aufgenommen werden können. Woran liegt das? Ja, ich denke mal, jetzt wer das Spiel kennt, der wird wissen, was es für Szenen sind. Eins zum Beispiel auf CD1, kurz vor Ende. Ja. Okay. Die Sarah sagt schon alles. Die Spoiler-Szene, die wir nicht verraten. Ja, weil es keiner weiß und wissen soll. Ne? Als noch nie jemand in den letzten 20 Jahren davon gehört hat. Genau. Wo da so ein Charakter aus dem Weg geräumt wird. Genau. Ja, ich bin jetzt tatsächlich ausgefragt. Wir haben unser Stündchen voll, wie ich gerade sehe. Und ich glaube, dass das eine ganz gute Zeit ist. Nochmal so als Abschlussfrage, so mit Retro und YouTube. So, wie lange glaubt ihr, ist das auf YouTube noch möglich? Also mit all den aktuellen Entwicklungen und auch das, ich habe ja gehört, ich weiß nicht, ob so genaue Zahlen habe ich dann nicht im Kopf, aber dass das YouTube halt für Google echt miesen macht. Wie sieht da für euch so die Perspektive aus? Naja, wenn halt YouTube irgendwann nicht mehr da ist, dann streamen wir halt wieder mehr. Ja, es gibt ja noch Twitch. Genau. Und da kann man halt eventuell auch eine eigene Seite dann irgendwann aufmachen mit einem Server und dann sind da irgendwelche Videos. Das habe ich auch letztens gelesen. Bei Twitch kann man ja neuerdings auch Videos hochladen. Ja, die da als quasi Performer-Stream laufen lassen. Aber das wäre dann wieder irgendwie ein TV-Programm, das haben wir auch gelesen. Ja, diese das dann Lizenzen kostet. Ja. Diese Pete's Meat-Geschichte da. Ja, das ist alles nicht so einfach. Ich glaube, die Politik ist sich da selber noch nicht so im Klaren, was da im Internet gerade passiert. Und die sind das ist auch alles Neuland. Genau. Ja, natürlich. Das ist ein schönes Schlusswort. Dankeschön. ich bedanke mich bei euch beiden und auch, dass das jetzt noch so kurzfristig geklappt hat. Oh, hat Spaß gemacht. Fand ich auch. Und würde sagen, danke und hoffentlich auf ein baldiges Wiederhören. So soll es sein. Auf jeden Fall. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Do you suppose I've set the optimal dithering options? Nervous Test Pilot. Nerdcore is dead. Micromusic.net. Mighty Quacker, you wish you were a hacker, but your lyrics are so whack that they can be whacker. MC Lars plays to empty bars. His optical friends give me mental scars. MC Fuzz Boss, what's all the fuss? Your punk ass rhymes bring shame on us. And I don't give a jot for MC Funt a lot. I like your beats. Not a lot. I can't rhyme on my time, even slightly fine. But I flow from the vine to the serpentine. When compared with the swine, whine as they drop, geek beats and turns. And the lyrical worm. I'm like sober pee, you can't get over me. Oh please, you've got less sneeze than a wet sneeze and a cold breeze or an old code freeze. A beta version, I'm a neater perversion. Nerdcore is dead, long live me. You'll remember my name, I'm the NTP. I said, Nerdcore is dead, long live me. You'll remember my name, I'm the NTP. I said, NerdcoreMCs, they can't touch me and my Atari emulator. It's them who wait for rhymes as good as that one. And I've only just begun to compile my beats into a new kernel. This verse is infernally torturous with a polyrhythmic slide. I take pride in my ironic deconstruction of the form. With me it's the norm. I was rapping as an embryo before I was born. I'm torn like my pants when I pee on your lawn. And I scorn Goldie Hawn in Bird on a Wire. Your ass is on fire. I'm a liar but I don't play the lie like Richard Fryer. Since a robot full of wires in a male voice choir. Nerdcore is dead. Long live me, you'll remember my name on the NTP. I said Nerdcore is dead. That's right. Long live me, you'll remember my name on the NTP. I said here is a breakdown in the optimal position for a breakdown. It's a shame that there are Nerdcore MCs attempting to occupy my artistic space. Frontalot, YT Cracker, MC Lars, MC Chris, stop your business. I am not part of your meaningless collective branding. I stand alone in the micro music world as the superlative nerd MC. I might not have a degree in computer science, but I have a master's triple doctorate in rocking your ass. Watch me as I make French fries out of your face. This isn't glitch hop or glitch pop. I've come to stitch pop to the side of my head like an extra face. I'm on the case despite the fact that I'm the wrong race and class. And my tunes are too fast. I'm here to last and you're here at last. If this was an exam and finding an obscure piece of music, then you've passed. Nerdcore is dead. Long live me. You'll remember my name. I'm the NTP. I said Nerdcore is dead. That's right. Long live me. You'll remember my name. My name, I'm the NTP. Let's go. Yes, yes. Get busy with a micro melody. Bring it. Micro music must stand up against the tyranny of nerdcore. We represent funky rhythm. Respect Wem, respect Bitshifter, respect Jellica, respect Justin Timberlake, respect Speak the Hungarian Rapper, respect Dixie Flatliners, respect Paul Soulsby. You have to rise up and fight. There's no other way to save the world from destruction. Don't you understand?